Völkisches Erwachen, herausgegeben von Gustav von Neinkirch, Heft 26, die Gründung der römischen Universalkirche von Wilhelm Kammmeier, 1939, Adolf Klein Verlag, Leipzig 01. Einleitung: Notwendigkeit geschichtskritischer Logik. Nicht verstanden zu werden ist keineswegs ein Schicksalsvorrecht der Philosophen. Auch einem Geschichtskritiker kann es begegnen, gründlich missverstanden zu werden, wie beispielsweise mir. Wenn sich nun solch hartnäckiges Missverstehen gerade auf das Allerwesentlichste, auf das Fundament meiner kritischen Forschungen, nämlich auf die Methode, erstreckt, so darf selbst harmlose Begriffsstutzigkeit nicht ganz ungeschoren bleiben. Oder liegt das Missverstehen des Wesens meiner neuen absoluten Methode vielleicht an mir? Ich glaube, kein Leser wird mir diesen Vorwurf machen können, habe ich doch immer wieder, wo sich eine Gelegenheit bot, recht gründlich und durch Gleichnisse verdeutlicht auseinandergesetzt, was es mit meiner Untersuchungsmethode auf sich habe. Da nannte ich auch einige Male mein Verfahren die Methode des gesunden Menschenverstandes. Prompt hält mir kürzlich ein Oberflächenkritikus vor: Weiß man doch, wie oft der sogenannte gesunde Menschenverstand sich im Laufe der Geschichte geirrt hat. Man denke nur an verschiedene technische Errungenschaften, Eisenbahnen, Flugzeuge und so weiter. Mein naiver Kritikus beweist mit diesen Auslassungen, dass er vom Wesen meiner kritischen Methode nicht das Mindeste begriffen hat. Sogar dem blutigsten Laien sollte doch bei einigem guten Willen und etwas Verstandestätigkeit ein Licht aufgehen, das im Hinblick auf mein Verfahren von einer Anwendung des gesunden Menschenverstandes auf technische oder überhaupt naturwissenschaftliche Möglichkeiten oder Unmöglichkeiten niemals die Rede gewesen ist oder sein kann. Sprach ich jemals von physischen Möglichkeiten? Immer und immer wieder habe ich allen Nachdruck darauf gelegt, psychologische Möglichkeiten ständen zur Erörterung. Für notorische Missverständler also nochmal folgender Hinweis: A. Psychische Unmöglichkeit. Hier sage ich, dass in der physischen Welt kein Ding unmöglich ist, sofern es nicht gegen das Naturgesetz streitet. B. Psychologische Unmöglichkeit. Hier sage ich aufgrund der Erfahrung, dass in der geistigen Welt, in der menschlichen Psyche, gewisse Dinge unmöglich sind. Zum Beispiel, dass ein normaler, praktischer Fälscher seine Vorlage mit voller Absicht ungenau nachahmt. Wer diesen Unterschied zwischen Möglichkeiten innerhalb der physischen und psychologischen Welt nicht fassen kann, dem ist leider mit menschlichen Mitteln nicht zu helfen. Andere Erfahrungen veranlassen mich, einmal in möglichster Kürze einen Vortrag über geschichtskritische Logik zu halten. Ein Schlagwort, das mir seit Erscheinen der letzten Schriften »Rätsel Rom im Mittelalter« und »Dogmen Christentum und Geschichtsfälschung« mehrmals entgegentönte, lautet »Verranntheit«. Danach habe ich mich angeblich in meine Hypothese von der systematischen Verfälschung der mittelalterlichen Geschichte derart verrannt, dass ich blind für alles ihr Widersprechende bin. Man hält mich also für einen völlig kritiklosen Kritiker. Einige Besonnene schütteln besonders den Kopf darüber, dass ich für die Epoche des 14. Jahrhunderts so unbekümmert und selbstverständlich auszusprechen wage: Dies ist die echte historische Überlieferung und das ist Verfälschung oder gar glatte Dichtung. Wenn nun die Geschichte des 14. Jahrhunderts planmäßig gefälscht wurde, wie ist es dann möglich, so fragt man, überhaupt noch eine Sichtung des geschichtlichen Wahren und Fälschen vorzunehmen? Verführe ich bei dieser Scheidung willkürlich oder aufgrund irgendwelcher Vorurteile oder Rücksichten, dann wäre mein Beginnen ein Frevel an der Wahrheit und an der Geschichte. Mein kritisches Tun bedarf also einer Rechtfertigung, das heißt, ich habe die Verpflichtung darzutun, dass nicht Willkür und Vorurteil die Triebfedern meiner kritischen Arbeit sind. Meine Anerkennungs- und Verwerfungsurteile müssen notwendig, sie müssen vom Zwange der geschichtskritischen Logik diktiert sein. Wer meine Beweisführung verstehen und meine Sichtung des geschichtlich Wahren und Falschen als notwendig erkennen will, muss axiomatisch denken. Was heißt das? Sein kritischer Ausgangspunkt muss ein Axiom oder eine Mehrheit von Axiomen sein. Das heißt, eine aus der lebendigen Erfahrung genommene psychologische Fundamentalwahrheit. In meinen bisherigen Schriften habe ich eine ganze Reihe derartiger Grundwahrheiten herausgestellt und damit gleichsam in einem sumpfigen Gelände feste Inseln angelegt. Nun ist eine solche axiomatische Fundamentalwahrheit keine tote Masse, sondern stellt einen lebendigen Geistesorganismus dar, ein konzentriertes, logisches Kraftfeld, von welchem nach allen Seiten hin Folgerungen ausstrahlen. Mit jeder aufgefundenen Zentralwahrheit psychologischer Art gewinnt man im Sumpfgebiet verfälschter Überlieferung einen festen archimedischen Punkt und man ist imstande, von solcher psychologischen Basis aus ganze Komplexe angeblich historischer Tatsachen als der Zentralwahrheit widerstrebend aus den Angeln zu heben, das heißt für unecht zu erklären. Um ein Beispiel zu nennen: Wenn ich in Rätsel Rom als Grundwahrheit ermittelt habe, dass das angeblich avignonesische Exil des Papsttums aus religionspsychologischen Gründen unmöglich ist, so folgt aus diesem Axiom mit logischer Notwendigkeit, dass tausend und abertausend entgegenstehende Angaben der schriftlichen Überlieferung gefälscht sein müssen. Kein wahrhaftiger Geist kann und wird sich gegen diese geschichtskritische Konsequenz sträuben, denn sie tritt mit derselben harten Notwendigkeit auf wie eine mathematische Folgerung. Was man als Verranntheit schilt, ist also nur das Stattgeben einer unabweisbaren geschichtskritischen Konsequenz. Und darin eben zeigt sich die wissenschaftliche Wahrhaftigkeit eines Kritikers, dass er vor keiner notwendigen Schlussfolgerung feige zurückschreckt.